Ja, herzlich willkommen zum Sonntag, dem letzten Tag für diesen Kommunismuskongress zur Imperialismus- und Kriegsfrage. Wir haben auf den Podien sehr oft die Losung gehört, der Hauptfeind steht im eigenen Land. Was das genau bedeutet für uns Kommunisten hier in Deutschland, wie dieser deutsche Imperialismus aufgestellt ist, welche Ziele er verfolgt, welche Stärken er aufweist, auch ganz konkret zum Beispiel zur Kriegsfähigkeit und um den Ukraine-Konflikt, aber auch zu vielen weiteren anderen Themen rund um den deutschen Imperialismus, werden wir jetzt ein Referat hören von Gretel Aden von der Katz und danach anschließend, wie auch schon in den anderen Seminaren, natürlich noch darüber diskutieren. Dafür werden wir dann wieder das Podium hier an der Seite aufbauen und dann sind wir gespannt auf verschiedenste Redebeiträge, verschiedenste Fragen, die ihr euch natürlich auch gerne jetzt schon im Laufe des Vortrags notieren könnt. Ich habe es schon gesagt, wir begrüßen heute hier Gretel Aden von der Katz. Stell dich doch gerne kurz selber vor und geh auch gerne kurz auf die Katz ein. Gut, okay, ich bin Gretel Aden, bin Mitglied der Gruppe Kommunistische Arbeiterzeitung, arbeite an der natürlich dann auch mit, schreibe dafür auch Artikel, habe aber auch schon so einige Referate gehalten auf der Konferenz, der Hauptfeind steht im eigenen Land, die in den letzten Jahren auch immer ja hier in Berlin stattgefunden hat und weiter stattfindet. In München machen wir auch noch gemeinsam mit der DKP regelmäßig eine kleine Zeitung, die wir vor den Betrieben verteilen, weil es geht ja nicht nur darum, irgendwie theoretisch zu erkennen, was los ist und darüber die Auseinandersetzung zu führen. Das ist sozusagen natürlich das Ziel der Katz, ja, die unterschiedlichen Standpunkte oder das, was gerade passiert, zu versuchen einzuordnen und darüber auch die Auseinandersetzung mit anderen Genossen zu führen. Aber auch natürlich ganz praktisch geht es uns ja darum, dass wir die Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben auch gewinnen, sich gegen ihre Ausbeuter zu wenden und nicht mit ihnen gegen irgendwelche andere. So, soweit jetzt erst einmal ganz kurz zu mir. Ich komme aus München, deswegen bin ich jetzt nicht so wahnsinnig oft in Berlin zu sehen. Okay, dann fange ich mal an. Wenn man nicht der massiven Propaganda auf den Leim geht, wonach wir für das ukrainische Volk, das für die Freiheit Europas und Demokratie so tapfer kämpft, Opfer bringen müssen, und ich glaube, dazu brauche ich hier nichts sagen, aber dann bleibt bei vielen nur mehr ein ratloses Kopfschütteln übrig. Was treiben die Herrschaften da eigentlich? Warum beschwören sie sehenden Auges eine enorme Innerkriegskrise herauf, wo man nicht weiß, wie sie weiter voranschreitet und wo sie endet? Kräfte wie La Fontaine, um mal nicht die äußerste Reaktion zu nehmen, sondern jemand aus dem linken Spektrum, meinen die Antwort zu kennen. Deutschland handelt im Ukraine-Krieg als Vasall der USA. Europa, so La Fontaine, müsse sich von den USA abkoppeln und die Ampelkoalition müsse begreifen, dass an einer Selbstbehauptung Europas kein Weg vorbeiführe, so er in der Berliner Zeitung vom 30.08.22. Beide Fragen versuche ich zu beantworten, sowohl was treiben die eigentlich, wie auch was hat es mit dem Vasall auf sich, weil diese Haltung gibt es in unterschiedlichen Abstufungen weit rein bis ins kommunistische Lager. Ich mache es anhand der Geschichte. Das heißt, um die Besonderheiten sowohl des deutschen Imperialismus zu erklären, wie auch zu zeigen, wie sich in den Widersprüchen die Dinge entwickeln, ist es notwendig, die Geschichte zu kennen, um zu begreifen, was heute eigentlich passiert. So ist es zum Beispiel überhaupt nichts Neues, völlig unabhängig vom US-Imperialismus, dass der deutsche Imperialismus gute Geschäfte und Beziehungen zu Russland zerstört. Ein frühes Beispiel aus dem 19. Jahrhundert. Mit dem russischen Zarentum unterhielt das Deutsche Reich durchaus gute Beziehungen. Getreide wurde eingeführt, Maschinen, Eisenbahnen und so weiter ausgeführt. Die deutschen Banken gaben Kredite und bauten so ihren Einfluss in Russland aus. Diese Geschäfte trugen mit dazu bei, dass sich der junge Räuber, und jetzt sage ich auch Räuber, weil imperialistische Staaten, auch wenn sie es gerade werden, sind Räuber, schnell entwickelte und seinen Außenhandel in enormem Tempo ausdehnen konnte. Wesentlich schneller als die großen Konkurrenten Frankreich und Großbritannien. Doch die deutschen Junker, in deren Arme sich die Bourgeoisie aus Furcht vor den Arbeitern doch geflüchtet hatte, forderten Zölle auf das russische Getreide und schließlich auch ein Ende der Anleihen, da sie befürchteten, dass mit Hilfe der damit gebauten Eisenbahnen das Getreide schneller und billiger in das Deutsche Reich gebracht werden könnten, zu ihrem Nachteil. Um die Junker dazu zu bewegen, den Flottenvorlagen zuzustimmen, die der militärischen Aufrüstung vor allem gegenüber England und dessen maritimer Vormachtstellung dienen sollten, gab die kaiserliche Regierung nach. Die deutsch-russischen Beziehungen verschlechterten sich, die Anleihen übernahmen französische Banken und konnten so ihrerseits ihren Einfluss in Russland erweitern. Zudem durchschnitt der Bau der Bagdadbahn auch russische Einflusszonen. Das russische Zarentum wurde so in die Arme der Entente getrieben. Die Entente war ein Bündnis des französischen und des britischen Imperialismus gegen den deutschen Imperialismus. Warum hat die kaiserliche Regierung das getan und ihre Geschäfte verschlechtert? Durch eine nur halb durchgeführte bürgerliche Revolution und dadurch eine sehr späte Überwindung der feudalen Zersplitterung, die die Bourgeoisie in ihrem Weiterkommen behinderte, war sie im Kampf um die Aufteilung der Welt sehr spät dran. Doch sie hatte dann den Vorteil, dass sie auf dem neuesten Stand der technischen Erkenntnisse und wissenschaftlichen Ergebnisse die Produktion aufbauen und erweitern konnte. Das bedeutete, dass schnell sehr viel mehr hergestellt und auf den Markt geworfen wurde, als das sehr kleine Gebiet des Deutschen Kaiserreiches, umgeben von den damals größten Mächten England und Frankreich, mit ihren großen in Afrika und Asien zusammen geraubten Kolonialreichen, im Osten das russische Zarenreich, als also dieser innere Markt kaufkräftig aufnehmen konnte. So hat sich zum Beispiel in der Zeit von 1888 bis 1930 Englands Außenhandel verdoppelt, während sich der des Deutschen Reichs glatt verdreifacht hat. In den neuen Industriezweigen der chemischen Industrie, Bayer BASF, Mitte der 1860er Jahre gegründet, wir kennen sie alle noch, sie sind alle noch da, der elektrischen Industrie Siemens, AEG ist nicht mehr da, aber Siemens, die 1870 gegründet worden sind, wurde der deutsche Imperialismus in kürzester Zeit sogar führend. Er hat die anderen Länder überholt. Dieses schnelle Wachstum ging einher mit einer raschen Herausbildung großer Syndikate und Kartelle. Die wichtigsten Banken, Deutsche Bank, Commerzbank, Dresdner Bank, unterwarfen sich in wenigen Jahrzehnten die Mehrheit der Kleinbanken und wurden bestimmend bei der Vergabe von Krediten an die Unternehmen, die sich wiederum an ihnen beteiligten, wenn sie nicht gleich wie bei Siemens und der Deutschen Bank von der gleichen Familie gegründet worden sind. Das Industrie- und Bankkapital war so in kurzer Zeit zum Finanzkapital verschmolzen, das personell eng miteinander verflochten und gut organisiert sich daran machte, seinen Geburtsfehler zu spät und zu kurz gekommen zu sein, auszumerzen. Die guten Geschäfte mit Russland reichten lange nicht mehr. Es kamen mit dieser Entwicklung auf der einen Seite eine Reihe von Überlegungen und Forderungen auf, wie man Europa den Bedürfnissen des deutschen Kapitals nach Absatz von Waren und von Kapital unterwerfen konnte. Auf der anderen Seite riss das Kaiserreich selbst mit Ausnahme von Kohle arm an Rohstoffen die Flecken vor allem in Afrika an sich, die noch nicht im Besitz anderer Großmächte waren. Doch irgendwann war die Welt aufgeteilt, womit sich die deutschen Monopole und ihre jeweiligen staatlichen Vertreter aber nicht zufrieden geben konnten. Man drang zwangsläufig in die Einflusszonen der anderen Großmächte vor. Das geschah mit den scheinbar so doch ganz friedlichen zivilen Unternehmungen wie dem Bau der bereits erwähnten Bagdadbahn, die den Einfluss des deutschen Imperialismus Richtung Südosten bis zum Persischen Golf, also bis hin zu den Ölquellen auch, ausdehnen sollte. Die Deutsche Bank gab die Kredite an die Türkei, die dann mit den aus den Bauern und Arbeitern herausgepressten Steuern zurückgezahlt wurden. Deutsche Monopole lieferten Schienen und Lokomotiven, bauten die Bahnhöfe. Rüstungsprojekte wurden vereinbart, Militärberater geschickt. Diese Bahn aber durchschnitt den Weg Englands in seine asiatischen Kolonien und drang in die Einflusszone Russlands ein. Gleichzeitig dehnten die Gebrüder Mannesmann ihre Geschäfte um Erz in Marokko aus, was die Widersprüche wiederum zu Frankreich verschärfte. Der sich ausdehnende, doch so friedliche Handel und Export von Kapital stieß an die Grenzen der Interessen der anderen kapitalistischen Großmächte. Das kaiserliche Deutschland rüstete auf. Da musste man dann eben aufgrund innenpolitischer wie außenpolitischer Widersprüche auf gute Geschäfte auch verzichten. Auch gute Geschäfte mit dem alten reaktionären Bündnispartner aus den Zeiten der reaktionären Heiligen Allianz gegen das bürgerlich-revolutionäre Frankreich. Also diese Heilige Allianz war zwischen Deutschland und Russland damals. Obwohl das natürlich den Drang nach Absatz und Einfluss in anderen Gebieten nur verschärfte. Wir wissen alle, wie dieser Kampf des deutschen Imperialismus um einen Platz an der Sonne, den Deutschland forderte, endete im Ersten Weltkrieg. Ich möchte jetzt dazu nur kurz was sagen. Es ist jetzt nicht mein Thema, aber es muss uns ja auch irgendwie immer klar sein. Er konnte natürlich auch da enden, weil die Arbeiterparteien, die noch 1913 in Basel beschlossen hatten, dass wenn ein solcher Krieg ausbricht, in jedem Land die Pflicht der Parteien ist, den Kampf gegen den jeweils eigenen Hauptfeind zu führen, ja, eben nur dann letztendlich von den russischen Bolschewiki eingehalten worden ist. Aber nicht von den deutschen Sozialdemokraten, nicht von dem französischen, nicht von dem britischen. Das nur jetzt mal nebenbei. Man kann auch Kriege verhindern oder sie schnell beendigen. So ist es aber nicht passiert. Dieses Völkerschlachten wurde von Seiten des deutschen Imperialismus für folgende Kriegsziele geführt, wie damals der Reichskanzler Bethmann Hollweg erklärte. Nachdem er vorgestellt hat, was alles annektiert werden muss, vor allem Teile Frankreichs mit seinem Erzvorkommen, welche Kolonien in Afrika man beanspruchte, dass Russlands Herrschaft über die nicht-russischen Vasallenvölker gebrochen werden muss, kommt Punkt 4 dieser Kriegszielschrift. Es ist zu erreichen, die Gründung eines mitteleuropäischen Wirtschaftsverbandes durch gemeinsame Zollabmachungen unter Einschluss von Frankreich, Belgien, Holland, Dänemark, Österreich, Ungarn, Polen und eventuell Italien, Schweden und Norwegen. Dieser Verband, wohl ohne gemeinsame konstitutionelle Spitze, unter äußerlicher Gleichberechtigung seiner Mitglieder, aber tatsächlich unter deutscher Führung, muss die wirtschaftliche Vorherrschaft Deutschlands über Mitteleuropa stabilisieren. Zitat Ende. Karl Duisberg, IG Farben, hatte 1931 noch weitergehende Ziele betreffend eines unter deutscher Vorherrschaft stehenden Europas. Er erklärte auf einer bayerischen industriellen Tagung, erst ein geschlossener Wirtschaftsblock von Bordeaux bis Sofia wird Europa das wirtschaftliche Rückgrat geben, dessen es zur Behauptung seiner Bedeutung in der Welt bedarf. Hier haben wir also schon damals die Forderung nach einer Behauptung Europas. wie sie ja auch La Fontaine gegenüber den USA fordert. Ob ihm das bewusst ist oder nicht, ist letztendlich egal. Das Ergebnis zählt nämlich immer. Ich bin deshalb etwas ausführlicher auf diese Anfänge der geschichtlichen Entwicklung eingegangen, weil sie wesentliche Grundlinien bereits veranschaulichen. Zum einen die aus der Untersuchung, aus der theoretischen Untersuchung dieser Vorgänge gezogenen Erkenntnisse Lenins über die zwingend ungleichmäßige Entwicklung der Monopole und ihrer Staaten und der daraus entstehende Zwang, die Welt neu aufzuteilen. Lenin schreibt in dem Buch Der Imperialismus als höchstes Stadium: Die Kapitalisten teilen die Welt nicht etwa aus besonderer Bosheit unter sich auf, sondern weil die erreichte Stufe der Konzentration sie zwingt, diesen Weg zu beschreiten, um Profite zu erzielen. Dabei wird die Teilung nach dem Kapital, nach der Macht vorgenommen. Eine andere Methode der Teilung kann es im System der Warenproduktion und des Kapitalismus nicht geben. Die Macht aber wechselt mit der ökonomischen und politischen Entwicklung. Um zu begreifen, was vor sich geht, muss man wissen, welche Fragen durch Machtverschiebungen entschieden werden. Ob diese Verschiebungen nun rein ökonomischer Natur oder außerökonomischer, zum Beispiel militärischer Art sind, ist für diese Untersuchung eine nebensächliche Frage. Und ein weiteres Zitat: Denn unter dem Kapitalismus ist für die Aufteilung der Interessen und Einflusssphären, der Kolonien und so weiter, eine andere Grundlage als die Stärke der daran Beteiligten, ihre allgemeinwirtschaftliche, finanzielle, militärische und sonstige Stärke nicht denkbar. Die Stärke der Beteiligten aber ändert sich ungleichmäßig, denn eine gleichmäßige Entwicklung der einzelnen Unternehmungen, Trusts, Industriezweige und Länder kann es unter dem Kapitalismus nicht geben. Vor einem halben Jahrhundert war Deutschland, wenn man seine kapitalistische Macht mit der des damaligen England vergleicht, eine klägliche Null. Ebenso Japan im Vergleich zu Russland. Ist die Annahme denkbar, dass das Kräfteverhältnis zwischen den imperialistischen Mächten nach 10, 20 Jahren unverändert geblieben sein wird? Das ist absolut undenkbar. Zitat Ende. Auch wenn sich seither vieles geändert hat, daran hat sich nichts geändert. Und kann sich auch nichts ändern, solange die Monopolbourgeoisie herrscht, der Kapitalismus nicht durch siegreiche Revolutionen der Arbeiterklasse und ihrer Verbündeten gestürzt wird. Erst wenn das Privateigentum an den Produktionsmitteln abgeschafft ist, nicht mehr Profit und Konkurrenz das gesellschaftliche Leben in den Staaten und ihre Beziehungen nach außen bestimmen, kann es eine Entwicklung im Sinne aller Völker geben. Zum anderen zeigen sich in dieser Zeit bereits die Grundlinien, in denen sich das Weltmachtstreben des deutschen Imperialismus mit seinen konkreten Besonderheiten, selbst arm an Rohstoffen und mit einem gemessen an der Stärke der Monopole sehr kleinen Heimatmarkt, und das hat sich ja nicht geändert, ganz im Gegenteil, vollzieht. Und das ist auch die tatsächliche Abhängigkeit des deutschen Imperialismus. Nicht von irgendeinem Imperialisten oder sonst was, sondern er braucht Absatz. Er braucht den Drang in die ganze Welt. Er braucht Rohstoffe mehr noch als andere Imperialisten. Der Drang, Europa zu beherrschen, als Ausgangspunkt, sich in der Welt, also heute vor allem gegenüber den USA, zu behaupten und sich gleichzeitig immer wieder im Osten zu stärken, also auch Kooperationen in unterschiedlicher Intensität mit Russland, egal wer und welche Klasse dort herrschte oder herrscht, um so gestärkt die Hegemonie im Westen voranzutreiben. Nur um dann sich auch wieder aggressiv gegen Russland und Richtung dessen Reichtum an natürlichen Ressourcen wenden zu können. Es ist nicht die Zeit, dass nun anhand des Fortgangs der geschichtlichen Ereignisse konkret in seinen Widersprüchen und Verzweigungen aufzuzweigen. Deshalb erst einmal nochmal zu Letzterem. Kaum war der Erste Weltkrieg und die Interventionskriege beendet, nahm der deutsche Imperialismus, geschwächt und eingeengt durch die Bestimmungen des Versailler Vertrages, wirtschaftliche Beziehungen mit der Sowjetunion auf. Die junge Sowjetunion, durch Krieg und Interventionskriege in großer Not, musste ihrerseits die Widersprüche zwischen den Imperialisten nutzen, um einen Block dieser Mächte gegen sie und die daraus folgende völlige wirtschaftliche Isolation zu verhindern. Sie bot Deutschland einen Vertrag zur Zusammenarbeit an. Das ist der Vertrag von Rapallo, 1922 gewesen. Auch wenn von der äußersten Reaktion, die sich sofort nach Ende des Krieges begann zu organisieren und vor allem von der Schwerindustrie vertreten wurde, aufs Heftigste bekämpft, hatte dieser Vertrag zunehmende Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und der UdSSR zur Folge. Dass es dem deutschen Imperialismus dabei überhaupt nicht um freundschaftliche Beziehungen zur UdSSR ging, gegen die er gleichzeitig heftig gehetzt wurde und Kriegspläne geschmiedet, sondern darum, sich gegen den Westen im Osten zu stärken, ist klar und war auch den Bolschewiki klar, wie auch den imperialistischen Konkurrenten Frankreich, der heftig gegen diesen Vertrag protestierte. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schrieb 75 Jahre später dazu, Zitat, bis heute gilt dieses Abkommen, vor allem in Paris und Warschau, aber auch in London, als Beleg für die zwischen 1922 und 1939 verfolgte Absicht Deutschlands, die Friedensordnung von 1919 auszuheben. Es steht nichts dabei, dass der deutsche Imperialismus, kaum hat er den Faschismus errichtet, ungehindert sich nach Osten erstmal ausdehnen konnte. Keiner ist eingeschritten, nicht beim Anschluss Österreichs, nicht beim Münchner Abkommen, was ja bedeutet hat, dass Teile der Tschechoslowakei annektiert worden sind, nicht beim Einmarsch in die restliche Tschechische Republik. Der deutsche Imperialismus hatte sich wieder nach Osten gewendet, diesmal dann schon ziemlich aggressiv, offen aggressiv. Weiß man diese Geschichte, wird einem heute auch klarer, was dieses ganze Theater, das sich Asche aufs Haupt streuen bezüglich der vergangenen Kooperation mit der Russischen Föderation eigentlich soll. Es soll vor allem dem imperialistischen Konkurrenten USA vorgespielt werden, dass die derzeitigen Kräfteverhältnisse und Bündnisse vom deutschen Imperialismus nicht in Frage gestellt werden. Zumindest derzeit nicht. Dazu komme ich nochmal später. Ich mache hier einen Schnitt und komme zur Zeit zwischen 45 und 89, letztes Jahrhundert. Es wird nur ein Überblick. Unmittelbar nach der Befreiung der Welt vom deutschen Faschismus und seinen ungeheuerlichen Verbrechen lag der deutsche Imperialismus tatsächlich am Boden. Es gab keinen imperialistischen deutschen Staat mehr. Es existierte selbstverständlich die Monopolbourgeoisie und ihre verzweigten Verbindungen zu allen Schaltstellen, sowohl im wie auch außerhalb des Landes. Doch ohne die Hilfe der Westmächte hatte sie keine Chance, als Klasse zu überleben, geschweige denn, wieder auf die Füße und an die Macht zu kommen. Damals war sie abhängig von ihren Klassenkumpanen. Das war aber auch die einzige Zeit, in der Deutschland ein abhängiges Land war. Sie war von kurzer Dauer. Insgesamt hatten sich die Kräfteverhältnisse zwischen den imperialistischen Staaten als Ergebnis des Krieges wesentlich zugunsten des US-Imperialismus verschoben. Japan war wie Deutschland besiegt. England, vor allem aber Frankreich, waren politisch und militärisch geschwächt und verloren zusätzlich im Laufe der folgenden Zeit durch die Befreiungsbewegungen und Unabhängigkeitskämpfe einen großen Teil ihrer Kolonien. Die USA wurden zum Gläubiger aller anderen imperialistischen Staaten und zur bestimmenden imperialistischen Kraft. In dieser Konstellation trat das imperialistische Lager an, in seinem Kampf gegen die sozialistischen Staaten und Volksdemokratien, gegen die um ihre Befreiung kämpfenden Völker. Die deutsche Bourgeoisie und ihre Helfershelfer boten sich an, als Speerspitze gegen das sozialistische Lager zu fungieren, diesem für die Bourgeoisie international doch gefährlich groß gewordenen Teil der Welt. Zu diesem Zweck wurde der deutsche Imperialismus nun zusammengedrängt auf Westdeutschland mit massiver Unterstützung von Seiten den USA und Englands wieder hochgepäppelt. Nicht zerschlagen, wie es im Potsdamer Abkommen beschlossen worden war, sondern nur entflechtet und mit Hilfe einfließender Kredite begannen die deutschen Monopole auf den Trümmern des Krieges, der doch so gründlich jegliche Überkapazität vernichtet hatte, ihre Maschinen auf moderner Grundlage wieder mal zu erneuern und so die Produktionskapazitäten sogar über den Vorkriegsstand hinaus zu erweitern. Die BRD wurde so bereits in den 1950er Jahren zur ökonomisch stärksten Macht in Europa, begann mehr zu exportieren, als sie importieren musste. Franz Josef Strauß prahlte 1957, damals Verteidigungsminister oder Kriegsminister, wir sind die wirtschaftlich stärkste Macht in Mitteleuropa geworden. An unseren Kassen stehen die ehemaligen Siegerschlange. Bei uns sind alle verschuldet. Auf die Dauer kann es kein Deutschland geben, das wirtschaftlich ein Riese und politisch ein Zwerg ist. Deshalb braucht die deutsche Politik einen europäischen Rahmen. Der europäische Rahmen, damals mit Montanunion und ersten losen Handelsverträgen noch wenig fortgeschritten, hatte von Anfang an einen doppelten, sich widersprechenden Charakter. Von Seiten der imperialistischen Staaten, vor allem von Seiten Frankreichs, sollte der deutsche Konkurrent dadurch eingebunden und eingedämmt werden. Wie dieser Rahmen auch benutzt werden sollte, gegen den US-amerikanischen Konkurrenten und seine Übermacht wieder an Boden zu gewinnen. Letzteres Ziel teilte der deutsche Imperialismus. Gleichzeitig strebte er aber danach, diesen Rahmen für das Altstreben nach Vorherrschaft in Europa zu nutzen, nun eingehüllt und im sanften Licht erscheinend in europäische Verträge. Wieder die Bestimmungen des Potsdamer Abkommens brechens, wurde der deutsche Imperialismus remilitarisiert und in die 1949 gegründete NATO aufgenommen. Auch diese Einbindung hat einen doppelten Charakter. Die Deutschen unter Kontrolle zu haben von Seiten des US-Imperialismus. Für den deutschen Imperialismus bedeutete die NATO aber, wieder hochrüsten zu können. Nur der Griff nach der Atombombe, was Strauß damals durchaus forderte, blieb dem deutschen Imperialismus verwehrt und Auslandseinsätze waren damals schlichtweg noch ein No-Go, wie man heute sagen würde. Zunächst aber war das sehr unverhüllte Ziel der Adenauer-Regierung, die DDR wieder heimzuholen, koste es, was es wolle. Da heute ja nur noch wenig darüber bekannt ist, nur hier mal kurz ein Zitat aus der Bonner Rundschau vom 9.7.61, kurz vor dem Bau des antifaschistischen Schutzwalls durch die DDR. Die Bonner Rundschau empfiehlt gegen die DDR, Zitat, alle Mittel des Krieges, des Nervenkrieges und des Schießkrieges anzuwenden. Dazu gehören nicht nur herkömmliche Streitkräfte und Rüstungen, sondern auch die Unterwühlung, das Anheizen des inneren Widerstands, die Arbeit im Untergrund, die Zersetzung der Ordnung, die Sabotage, die Störung von Verkehr und Wirtschaft, die Ungehorsamkeit der Aufruhr. Zitat Ende. Und Strauß erklärte am 1.8., dass der Westen auf eine Art Bürgerkrieg vorbereitet sein müsse. Bonn sei bereit, diese Krise bis zur letzten Konsequenz zuzuspitzen. Der US-Imperialismus war damals allerdings nicht bereit, im Sinne der Stärkung des deutschen Konkurrenten den nächsten Krieg zu beginnen. Der deutsche Imperialismus strebte dann danach, sich wieder einmal anderweitig zu stärken. Bereits Ende der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts, also noch bevor die sogenannte Entspannungspolitik als neue Strategie zur Schwächung der sozialistischen Staaten sich durchsetzte, verhandelte die Adenauer Regierung über ein Geschäft, das den Verkauf von Röhren des Konzerns Mannesmann, man trifft immer wieder die Alten, und die Gewährung von Krediten, vor allem durch die Deutsche Bank, in die UdSSR vorsah, die im Gegenzug Erdgas an die BRD liefern sollte. Zunächst scheiterte dieser Vertrag an einem vor allem von den USA durchgesetzten, aber im NATO-Rat auch mit deutscher Stimme, 1963 verabschiedeten Röhrenembargo gegenüber den Warschauer Paktstaaten, weil gleichzeitig wollte man ja die sozialistischen Staaten auch schädigen, wo es nur ging. Erst 1970 konnte dieser Vertrag dann abgeschlossen werden, der es ermöglicht hat, dass durch die Druzhba-Freundschaft bis vor kurzem ein wesentlicher Anteil des deutschen Gasbedarfs aus Russland geliefert wurde, was ja nur bedeutete, dass weniger der benötigten Rohstoffe als Energieträger bei den britischen und US-amerikanischen Ölmonopolen eingekauft werden musste. Mit dem wirtschaftlichen Erstarken der BRD, deren Monopole die zunehmende Integration und Erweiterung des europäischen Marktes durch Zollabschaffungen und sonstige Handelsverträge, wie sie in der EWG und dann die Europäische Gemeinschaft vorsah, äußerst nützlich, für diese Monopole waren sie äußerst nützlich, verschoben sich nicht nur wieder die Kräfteverhältnisse gegenüber den europäischen Konkurrenten zugunsten des deutschen Imperialismus, sondern auch auf Kosten des US-Imperialismus. Dieser musste, um nur ein Beispiel zu nennen, ab der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts, wirtschaftlich geschwächt durch den Krieg gegen das vietnamesische Volk, bereits mehr Waren einführen, als er ausfuhr. Und diese Entwicklung setzt sich bis zum heutigen Tag fort. Letztes Jahr, um kurz in die Gegenwart zu springen, stieg das Handelsdefizit der USA dann auf eine Rekordhöhe von 859 Milliarden Dollar, fast 200 Milliarden mehr als im Vorjahr, wie die SZ vor kurzem berichtete. Westdeutschland und inzwischen Deutschland dagegen verzeichnet durchgehend Handelsüberschüsse, was natürlich auch Auswirkungen auf den Kapitalexport hat. Das ist klar. Das, was da an zusätzlichem Reichtum aus den anderen Ländern kommen, in Form von Kapital, muss ja auch zusätzlich zu dem, was man hier im Lande aus den Arbeitern rauszieht, irgendwo wieder profitträchtig angelegt werden. Der deutsche Imperialismus ist heute einer der größten Nettokapitalexporteure auf der Welt. So, aber jetzt nochmal kurz zurück. Die Verschiebungen der Kräfteverhältnisse spitzten notgedrungen die Widersprüche zu. Auch heftige Krisenerscheinungen wie der Börsenkrach Ende der 80er Jahre waren Symptome dafür, dass eine Neuordnung der Welt, ein neuerliches Kräftemessen irgendwann anstehen. Doch erst einmal geschah ein Ereignis, das in dieser Form wohl niemand konkret so hervorgesehen hat. Die siegreichen Konterrevolutionen in den sozialistischen Staaten des ehemaligen Rats für gegenseitige Wirtschaftshilfe und Albanien. Sie veränderten die Nachkriegsordnung grundsätzlich. Es verändert sich das Kräfteverhältnis insgesamt zugunsten der Monopolbourgeoisie weltweit. Und zu unseren Ungunsten. Sie verändert sich aber im Besonderen zugunsten des deutschen Imperialismus. Denn die nun im Verständnis des Kapitals frei gewordenen und zur Neuaufteilung vorgesehenen Gebiete lagen alle im Osten, im traditionellen Expansionsgebiet des deutschen Imperialismus. Das war auch den imperialistischen Konkurrenten klar. Bereits vor dem letztendlichen Sieg der Konterrevolutionen gab es aufgrund der Angebote Gorbatschows, abzurüsten und zusammenzuarbeiten, heftige Auseinandersetzungen in der NATO, wie damit umzugehen sei. Dazu ein Kommentar aus der New York Times vom 2.5.1989. Zitat: Was hinter all dem steckt, es ist diese Furcht, Westdeutschland, schon jetzt beherrschende ökonomische Macht in Westeuropa, will Gorbatschows Politik der Öffnung nutzen, um die beherrschende ökonomische Macht in Ost- und Zentraleuropa zu werden. Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges versuchte der Westen, Westdeutschland politisch, wirtschaftlich und militärisch an sich zu binden. Die Angst des Westens resultiert aus der klaren, logischen Überlegung, dass ein ungezügeltes Deutschland noch einmal seine Macht im Osten suchen würde. Dieses Mal mit Vereinbarungen und Investitionen, nicht durch Eroberung und Invasion. Zitat Ende. Das galt und gilt es aus Sicht vor allem des US-Imperialismus bis heute zu verhindern. Der deutsche Imperialismus drängte trotzdem nach Osten. Und das möglichst im europäischen Rahmen. Die Kohl-Regierung machte sich, kaum war die DDR annektiert, erst einmal daran, in den Maastricht-Verhandlungen die Osterweiterung der Europäischen Gemeinschaft und dann der Europäischen EU durchzusetzen, während die deutschen Banken und Konzerne bereits nach Polen, Ungarn und die Tschechoslowakei expandierten. Die von Frankreich geforderte Vertiefung der EU hin zu einer nicht nur wirtschaftlichen, sondern auch politischen Union sowie eine gemeinsame Währung wurden zwar in diesen Verträgen ebenso beschlossen, deren Umsetzung verzögerte sich jedoch um fast ein Jahrzehnt. Da waren im Osten mit der ökonomischen Durchdringung bereits Fakten geschaffen. Außerdem war mit deutscher Unterstützung die Tschechoslowakei bereits in zwei Staaten zerkleinert und Jugoslawien in verdaubare, ohne ausländisches Kapital nicht mehr lebensfähige Staaten zerschlagen und gebombt. Serbien muss in die Knie gezwungen werden, hatte 1992 Außenminister Kinkel gefordert, und so ist es auch geschehen. Bereits 2004, also dem Jahr, in dem die Osterweiterung rechtsgültig wurde, konnte die Deutsche Bundesbank feststellen, dass Deutschland innerhalb der alten EU mit 40% aller Exporte der wichtigste Handelspartner der neuen Mitgliedsländer ist, begleitet von deutschen Kapitalexporten in Höhe von 68 Milliarden Euro und 46% aller ausländischen Direktinvestitionen in diese Länder. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit verlockte damals, noch wichtiger ist, dass die deutsche Wirtschaft ihren Weltmarktanteil bei deutlich über 9% halten konnte, wogegen die Weltmarktanteile der USA, Japans und Frankreichs zwischen 1993 und 2002 gefallen sind. Und es muss uns klar sein, 2007 mit dem Beitritt Rumäniens und Bulgariens existierte dann, dass Europa nicht nur von Bordeaux, sondern von Lissabon bis zum Schwarzen Meer. Mit diesen wirtschaftlichen Kräfteverschiebungen im Rücken, dieser Stärkung im Osten, konnte sich dann die Schröder-Fischer-Regierung daran machen, die Vertiefung der EU in Form der Europäischen Verfassung bzw. des Vertrages von Lissabon 2007 in teils heftigen Auseinandersetzungen, vor allem mit den französischen Imperialisten, weitgehend nach deutschen Vorstellungen weiter voranzutreiben. Also auch die politische Vorherrschaft des deutschen Imperialismus innerhalb der Europäischen Union weiter zu stärken. Und die Merkel-Regierung war daraufhin wiederum in der Lage, in der sogenannten Euro-Krise Staaten wie Griechenland ins Elend und die offene Abhängigkeit zu diktieren und insgesamt die Krisenlasten auf die anderen EU-Staaten abzuwälzen. Nun wurde auch hierzulande offen von der Führungsmacht Deutschland gesprochen. Das hat man bis dahin verhindert. Das allerdings führte auch zur Stärkung von Kräften in anderen EU-Staaten, meist Kräfte auf der sehr rechten Seite, die sich gegen diese EU unter deutscher Vorherrschaft wandten und dieser zumindest wie die Regierung in Polen oder den baltischen Staaten mit großem Misstrauen begegnen und sich notfalls auch an die USA lehnen. Und es führte schließlich zum Austritt Großbritanniens aus der EU. Das heißt, die Sprengung der EU liegt auch immer mit auf dem Tisch durch das hegemoniale Streben des deutschen Imperialismus. Der permanente, teils steigende deutsche Exportüberschuss zulasten fast aller anderen EU-Staaten inklusive des Achsenpartners Frankreich wie auch gegenüber den USA wurde zum Dauerkonflikt. Thema. Verhältnis zu Russland, gleichzeitig mit diesem Ringen um Erweiterung und Ausbau der deutschen Vorherrschaft innerhalb der Europäischen Union, dieses Bündnisses, das von Seiten Frankreichs doch zur Einhegung und einer gemeinsamen Aufteilung des Ostens gedacht war, suchte der deutsche Imperialismus seinen Einfluss weiter nach Osten auszudehnen. Die Politik gegenüber der Russischen Föderation war dabei sowohl von Kooperation wie auch Angriff geprägt. So war es der damalige Verteidigungsminister Rühe, der 1993 in der NATO forderte, Polen, Ungarn und die Tschechische und Slowakische Republik noch vor dem EU-Beitritt in die NATO aufzunehmen. Entgegen natürlich der mündlichen Zusagen der Polregierung gegenüber Gorbatschow, genau dies nicht zu tun. Jegliche eventuelle Bestrebungen der aus den Konterrevolutionen und den Wirren der Übergangszeit hervorgegangenen Bourgeoisien oder anderer Kräfte, sich eigenständig oder gar wieder im Bündnis mit der Russischen Föderation zu organisieren, sollten frühzeitig unterbunden werden. Als altbekanntes Argument diente, für Stabilität und Ordnung sorgen zu wollen. Die NATO als Instrument zur Absicherung deutscher Expansionsbestrebungen umzufunktionieren und damit gleichzeitig Russland offen vor den Kopf zu stoßen, traf damals durchaus nicht auf ungeteilte Zustimmung bei den anderen Mitgliedern, wie Rühe in seinem Buch, das dann 1994 erschienen ist, Deutschlands Verantwortung, Perspektiven für das neue Europa, wie er da berichtet. Geradezu, vor allem bei der USA, sei er auf große Zurückhaltung in dieser Frage gestoßen. Auch die Zerschlagung Jugoslawiens richtete sich auch gegen Russland und seine Beziehungen zu Serbien. Mit den ehemaligen Sowjetrepubliken, die ihre Unabhängigkeit erklärt hatten, also die Vasallen waren jetzt alle abgetrennt, auch altes Ziel, wurden allerlei EU-Verträge abgeschlossen, um Einfluss zu erreichen, was den Bestrebungen der Russischen Föderation, zumindest Bündnisse mit diesen Staaten aufrechtzuerhalten, entgegenlief bis dahin, dass mit der Ukraine, Georgien und Moldau Verhandlungen über einen Assoziierungsvertrag aufgenommen worden sind. Gleichzeitig aber entwickelte sich vor allem ab 2000 eine zunehmende wirtschaftliche Zusammenarbeit mit der Russischen Föderation. Es war die Zeit, in der sich mit Putin Kräfte der russischen Bourgeoisie durchsetzten, die begonnen hatten, dem Wildwuchs und Chaos ein Ende zu setzen, Wirtschaft und Staat zu reorganisieren und den Ausverkauf seiner Reichtümer zu stoppen, was vor allem die US-amerikanischen Ölmonopole betraf. Die BRD wurde zeitweilig zum größten Handelspartner der Russischen Föderation. Allein zwischen 1998 und 2006 verdoppelte sich der deutsch-russische Außenhandel. Die Deutsche wie die Dresdner Bank, inzwischen Commerzbank, waren vor Ort und vergaben einen Großteil der Kredite. Siemens ließ Gasturbinen bauen, die Autokonzerne wie Daimler bauten ihre Fabriken auf. Vor allem aber wurde die deutsch-russische Energiezusammenarbeit weiter vertieft. BASF über seine Energietochter Wintershall und E.ON wurden an der Exploration von Gasfeldern beteiligt und Projekte wie die Nord Stream Pipeline wurden zwischen der staatlichen Gazprom, E.ON und Wintershall vereinbart und von der Deutschen Bank unterstützt. Zunächst also ein rein deutsch-russisches Projekt, deutsche Alleingänge auf der Ebene der Monopole. Erst später wurde die französische Gaz de France und die niederländische Gasunie mit geringeren Beteiligungen ins Boot geholt und dann wieder dieser europäische Schein hergestellt. Polen protestierte heftig, weil es eine deutsch-russische Zusammenarbeit auf seine Kosten befürchtete und wandte sich enger dem US-Imperialismus zu. Schließlich sollte die Pipeline durch die Ostsee führen und nicht mehr durch die Ukraine und Polen wie die bestehende. Noch größer wurde der Protest dann, als die zweite Pipeline auf dem Boden der Ostsee in Angriff genommen worden ist, was, so zumindest die Befürchtungen der polnischen Regierung, wie auch der Ukraine damals, die Möglichkeit bot, den beiden Ländern den Gashahn abzudrehen, ohne Nachteile für Deutschland. Dieses zweite Projekt, die Nord Stream 2, wurde denn auch zum Sinnbild dessen, was der US-Imperialismus doch gerade verhindern wollte. Eine deutsch-russische Zusammenarbeit zur weiteren Stärkung und Machterweiterung des deutschen Imperialismus. Das umso mehr, als deutsche Monopole nun auch zunehmend die Öffnung der Volksrepublik China nutzten und fleißig dorthin investierten. Die zunehmend feindliche US-amerikanische Politik gegen die Russische Föderation, wie zum Beispiel die angezettelten sogenannten Farbenrevolutionen in Georgien 2003 und der Ukraine 2004, mit dem Ziel, US-freundliche Kräfte an die Macht zu bringen, die Pläne zur Aufstellung eines Raketenabwehrschildes in Polen und der Tschechischen Republik, damals waren es noch Pläne, war also auch Folge der deutschen, doch so friedlich erscheinenden Expansion und gegen diese gerichtet. 2008 dann führten genau diese Widersprüche zu einem heftigen Streit in der NATO. Die Bestrebungen der US-Regierung, die Ukraine und Georgien in die NATO aufzunehmen, scheiterten am Widerstand Deutschlands und Frankreichs. Laut Süddeutsche Zeitung vom 27.11.2008 war das zu Zerwürfnis zwischen der US-Außenministerin, jetzt muss ich mal was trinken, Reiß und dem deutschen Außenminister Steinmeier wegen der Weigerung des Deutschen, die beiden Staaten Georgien und Ukraine aufzunehmen, so groß, dass Reiß Steinmeier dem Vernehmen nach am Telefon anbrüllte. Der Hintergrund dafür war nicht nur, der Verweigerung der Deutschen war nicht nur, dass die Deutsche die russische Regierung nicht allzu sehr verärgern und so die einträgliche Zusammenarbeit gefährden wollte. Bereits 2006 warnte die Konrad-Adenauer-Stiftung, die USA zielten darauf ab, weitere pro-amerikanisch orientierte Länder in das Bündnis zu bringen, um dort eigene Dominanz weiter auszudehnen. Außerdem war man doch bestrebt, Georgien und die Ukraine über das Assoziierungsverfahren an die EU anzubinden. Unmittelbarer Anlass für das Bestreben, die beiden Staaten in die NATO aufzunehmen, war damals der Krieg in Georgien. Nur kurz, weil das wahrscheinlich keiner mehr weiß, georgisches Militär griff Südossetien an, dessen Unabhängigkeitsbestrebungen seit der von so mächtigen Staaten wie der BRD und den USA anerkannten Unabhängigkeit des Kosovo neuen Aufschwung erfahren hat und enge Beziehungen zu Russland hatte. Als russisches Militär den Vorstoß direkt an den Grenzen der Russischen Föderation zurückschlug, und seinerseits in Georgien einfiel, schrie die georgische Regierung unter dem US-Zögling Saakaschwili nach Hilfe seiner Beschützer. Es war das erste Mal, dass die russische Regierung mit militärischen Mitteln klarmachte, dass sie eine weitere Zurückdrängung und Umklammerung und Bedrohung von Seiten westlicher, vor allem US-amerikanischer Seite, nicht länger dulden wollte. Damals, auf der Oberfläche einhelliger Verurteilung dieser, wie es auch damals schon hieß, russischen Aggression, verhinderten Deutschland und Frankreich die von den USA und Großbritannien geforderten Sanktionen und boten ihre Vermittlung an. Polen, die Tschechische Republik und die baltischen Staaten hatten darüber hinaus sogar ein fühlbares militärisches Eingreifen und die Aufnahme in die NATO gefordert. Die Ereignisse 2013 und 2014 in der Ukraine und danach zeigen, zumindest ist das im Rückblick erkennbar, eine zunehmende Verschärfung genau dieser Widersprüche. Sowohl der deutsche wie auch der US-amerikanische Imperialismus beförderten die Maidan-Unruhen, die nach der Nichtunterzeichnung des EU-Assoziierungsvertrages durch die damalige Regierung Janukowitsch ausgebrochen sind, doch mit sehr unterschiedlichen Zielen. Beide imperialistischen Staaten wollten den russischen Einfluss zurückdringen, die USA aber auch den Einfluss Deutschlands. Ein abgehörtes Telefonat zwischen der Abteilungsleiterin im US-Außenministerium, Frau Newland, mit dem US-Botschafter in Kiew, Payet, in dem es darum ging, wie man den deutschen Zögling Klitschko in einer neuen ukrainischen Regierung verhindern könne, zeigt dies deutlich. Die folgenden Ereignisse dürften hier bekannt sein, deshalb nur mehr Stichpunkte. Deutschland, Frankreich, Russland und die Ukraine, also eine Truppe ohne die USA handelten den Minsker Vertrag aus zur Lösung der Krise, der infolge aber von Seiten der Ukraine permanent torpediert worden ist. Die EU konnte den Assoziierungsvertrag abschließen, der auch eine militärische Einbindung der Ukraine vorsah. Die USA aber rüsteten die Ukraine auf, bildeten Militär aus und alles direkt an der Grenze zu Russland. Es ist also nicht oder nicht nur ein Stellvertreterkrieg der westlichen imperialistischen Staaten gegen die Russische Föderation, der auf dem Rücken der Ukraine ausgetragen wird, sondern auch ganz wesentlich der Kampf, das Kräftemessen zwischen dem deutschen und dem US-Imperialismus. Mit Abhängigkeit und Vasallentum, das sollte aufgezeigt werden und ist hoffentlich deutlich geworden, hat das Ganze nichts zu tun. Dieser Krieg, von dem wir nicht wissen, ob er der Beginn eines Dritten Weltkrieges ist, hat seine Ursache in der Verschiebung der Kräfteverhältnisse zwischen den imperialistischen Staaten, im Expansionsstreben des deutschen Imperialismus und dem Kampf des US-Imperialismus dagegen, im abermaligen Ringen um die Beherrschung der Welt. Die nun auch von Seiten des deutschen Imperialismus offene Aggression gegen Russland, der Wirtschafts- und Propagandakrieg, die Waffenlieferungen, zeigen meines Erachtens, dass sich nun im Gegensatz zu 2014 diejenigen Kräfte oder auch diejenige Haltung durchgesetzt hat in der deutschen Bourgeoisie, die eine offene Konfrontation mit den USA noch vermeiden will. Trump hat mit seinen Vorwürfen gegenüber den Deutschen, sowohl was den permanenten Handelsüberschuss betrifft, wie auch bezüglich Nord Stream 2, als Symbol der deutsch-russischen Energiezusammenarbeit, gezeigt, dass die USA durchaus gewillt ist, notfalls mit extraterritorialen Sanktionen die deutschen Monopole erheblich zu schädigen. Weit mehr als in Russland, mehr auch als in der VR China, haben deutsche Monopole in den USA investiert. Man denke nur kürzliche Beispiele, die Übernahme Monsantos durch Bayern, oder bereits 2014 die Übernahme der Dresser Rent, das ist eine Gasturbinenfirma, mit der Siemens am Fracking-Geschäft in den USA mit profitieren will. Die dadurch heraufbeschworene Krise, bei der doch keiner weiß, welche Verwerfungen sie letztendlich hervorrufen wird, ist allerdings der Preis. Ob das so bleibt oder doch noch irgendwelche Möglichkeiten gefunden werden, zumindest das für den deutschen Imperialismus doch so notwendige und bisher günstige Energiegeschäft mit Russland wieder aufzunehmen, ist unwahrscheinlich, weiß man aber nicht. Zumindest hat die BASF-Tochter Wintershall Stand Ende Juli erklärt, an ihren Gasförderbeteiligungen im fernen Sibirien festhalten zu wollen. Und zu einer direkten militärischen Konfrontation mit der größten Militärmacht der Welt ist der deutsche Imperialismus noch nicht in der Lage. Das ist das eine. Das andere, zum Zweiten, nutzen die Herrschenden diesen Krieg, um Pläne zur massiven Aufrüstung, die längst in den Schubladen lagen, innenpolitisch durchzusetzen und überhaupt das Volk kriegsfähig zu machen. Für höhere Ziele zu frieren oder zu hungern wird ja gerade eingeübt, ebenso wie zusammenzustehen gegen den äußeren Feind, die verbrecherischen Russen. Zum Dritten braucht der deutsche Imperialismus auch dafür die EU, muss also eine Sprengung des Bündnisses verhindern und Staaten wie Polen wieder mehr einbinden. Ob ihm das gelingt, ist allerdings zweifelhaft. Außerdem wird die Energiekrise nun genutzt, mit Gewalt die sogenannte Energiewende durchzusetzen, um eine größere Unabhängigkeit von außerhalb der Grenzen liegenden Energiequellen zu erreichen. Das war die Erwartung an eine Regierungsbeteiligung der Grünen bereits vor dem 24. Februar. Nun heißt es etwa vom Präsidenten des Chemieverbandes dazu, wir müssen jetzt schnell Einspruchsrechte von Bürgern gegen solche Projekte mit der Axt einkürzen. Auch die Sprache wird aggressiver. Das Land wird also kriegsfähig gemacht. damit sich der deutsche Imperialismus auch militärisch selbst behaupten kann. Natürlich müssen wir fordern, Schluss mit den Waffenlieferungen, Schluss mit den Sanktionen, Schluss mit der Aufrüstung. Aber ganz und gar nicht in Richtung Selbstbehauptung der EU, sondern mit dem Ziel, an die Eigentumsfrage heranzukommen und sie schließlich auch stellen zu können. Unser Hauptfeind steht im eigenen Land. Entsprechend müssen wir aufklären, organisieren und kämpfen. Danke für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Grete. Wir haben jetzt noch genau eine Stunde Zeit, um darüber zu sprechen. Vielleicht fangen wir an mit so einer kurzen Runde Verständnisfragen. Also vielleicht noch nicht die brennenden Diskussionsfragen, sondern vielleicht erstmal habt ihr so reine Rückfragen bezüglich des Verständnisses. Vielen Dank dir erstmal, Grete, für deinen wunderbaren Vortrag. Ich glaube, eine sehr notwendige und umfassende Ergänzung zu dem inhaltlichen Programm unseres Kongresses, was, denke ich, glaube ich, wie auch immer, viel nochmal bereichert. Meine Frage, du hast es am Anfang so ein bisschen erwähnt, die Frage der ungleichmäßigen Entwicklung des Imperialismus, weil das auch Teil unserer Debatten immer wieder war, würde ich dich einmal bitten, dein Verständnis vielleicht davon nochmal so ein bisschen näher darzulegen. Handelt es sich dabei letztlich tatsächlich um die Ungleichmäßigkeit der imperialistischen Räuber, die gemeint ist? Oder auch wie genau verstehen wir dieses Gesetz der ungleichmäßigen Entwicklung? Das ganz kurz. Also die ungleichmäßige Entwicklung gilt erst einmal für alle kapitalistischen Länder, weil das Prinzip der Konkurrenz eine gleichmäßige Entwicklung nicht zulässt. Ja, es geht ja nicht, es kann sich nicht jeder sozusagen gleichmäßig ausdehnen, er stoßt dann immer an die Grenzen. Zum einen der Armut, die er ja selber schafft, ja, und zwar nicht nur im eigenen Land, sondern auch weltweit, ja, wie auch der Interessen der anderen kapitalistischen Staaten oder auch erst einmal Unternehmen, Monopole. Aber es gilt natürlich extrem dann für den Imperialismus. Ja. Also es kann sich nicht jeder ausdehnen, das ist ganz logisch, das ist ein Widerspruch in der Ökonomie drin, der nicht lösbar ist. Ja. Der nur so lösbar ist, dass Kapitalismus zerschlagen wird. Ja. Ja, ich finde auch, dass der Vortrag in der Endkonsequenz uns einmal vor Augen geführt hat, wie die Entwicklung der letzten Jahrzehnte, muss man schon sagen, war. Die Besonderheiten des deutschen Imperialismus. Er hat etwas, und vielleicht kann man dazu dann noch etwas sagen, ein wichtiger Aspekt gefehlt, und der geht allerdings auch in das 19. Jahrhundert zurück. Und zwar, das ist der Aspekt, dass ja in Deutschland nie eine bürgerliche Revolution stattgefunden hat im Vergleich zu England oder zu Frankreich. Dass die deutsche Bourgeoisie, Marx und Engels haben das übrigens mehrfach beklagt, dass die deutsche Bourgeoisie sehr schnell sich mit den feudalen Verhältnissen in Deutschland politisch abgefunden hat, ein Bündnis mit dem preußischen Militarismus geschlossen hat, und damit das ganze Gedankengut des preußischen Militarismus in das Deutsche Reich Wilhelm II eingegangen ist. Und diese, ich sag's mal so, die ökonomische Seite, die ist, wie gesagt, ausführlich hier dargestellt worden, aber die politische Seite, dass also der deutsche Imperialismus in der Endkonsequenz das Preußentum nie verloren hat, macht den deutschen Imperialismus das ja besonders aggressiv. Und das sollten wir bei uns betrachten, das setzt sich fort, wenn man in die bürgerliche Presse reinschaut, findet man ab und zu mal dazu Äußerungen, wie man also, wenn man so will, die Außenpolitik Bismarck bis hin zu nach Apollo beschreibt, dass als in der Endkonsequenz immer wieder dieser Militarismus eine entscheidende Rolle spielt. Und ich glaube, das unterscheidet ihn bei allen wichtigen, grundlegenden Gemeinsamkeiten mit den anderen Imperialismen der Welt, unterscheidet ihn und macht ihn so besonders gefährlich. Ja, vielen Dank. Das war jetzt schon in gewisser Weise ein Diskussionsbeitrag. Der Zeitraum jetzt war wirklich nur für kurze Nachfragen. Gibt's die hier noch im Publikum? Dann meldet euch danach. Würde ich nämlich auch das Podest hier vorschieben. Das steht jetzt noch gerade da hinten. Aber kurze Nachfragen wäre jetzt noch Zeit für. Ich fange mal hier vorne an. Das geht mir nur um eine Präzisierung von deinem, was du vorgetragen hast. Und zwar, ich habe es so verstanden, dass du sagst, der Krieg in der Ukraine ist ein Konflikt letztlich zwischen dem deutschen Imperialismus und dem amerikanischen. So habe ich dich verstanden. Auch. Ja, das auch ist, das schwächt ab. Also ich hätte schon gerne in der Zuspitzung, weil wir diskutieren seit gestern über die Frage, ist das eine viel größere Nummer? Also reden wir über einen weltweiten US gegen China, Russland. Deshalb nochmal wirklich eine Deutlichkeit, wie schätzt du da die Rolle ein? Weil ich habe es so gehört, als ob das Ukraine-Krieg Deutschland-Amerika-Konflikt ist. Ja, du hast es schon richtig gehört. Ich bin tatsächlich der Meinung, dass im Hintergrund, also sozusagen auf der dritten Ebene, wenn man schürft, hinter diesem Konflikt tatsächlich ein heftiger Widerspruch, ein Kräftemessen zwischen dem Deutschen und dem Imperialisten und dem US-Imperialismus herrscht. Ja. Mit dem Ziel von Seiten des US-Imperialismus, den deutschen Imperialismus zurückzudrängen und jegliche Zusammenarbeit mit Russland zu stören. Ja. Nur noch mal kurz, ich habe es jetzt nicht gebracht, weil eigentlich ist es meistens schon bekannt, dieses Zitat von Brzezinski, wo er ja noch mal sagt, eine EU, also eine eurasische Zusammenarbeit muss auf jeden Fall von Seiten des US-Imperialismus verhindert werden. Ja. Während der deutsche Imperialismus natürlich genau sich ausdehnen will, wie auch immer. Meistens passiert es dann am Schluss durch Krieg, also bisher war es in der Geschichte so, nicht durch freundschaftliche Zusammenarbeit. Ja. Vielen Dank für die Antwort. Da hinten gab es noch eine Nachfrage. Ja, ich habe eine Frage zur Vertiefung der europäischen Integration, zur Durchsetzung der deutschen Interessen. Also ich würde auf jeden Fall zustimmen, dass die Europäische Union ein imperialistisches Staatenbündnis ist, in dem Deutschland versucht, sozusagen seinen politischen Interessen Nachdruck zu verleihen. Könntest du nochmal erklären, inwiefern die Vertiefung zum Beispiel durch den Lissabonner Vertrag im Einklang oder gegen die Interessen Frankreichs durchgesetzt wurde? Und worin damals genau diese Vertiefung bestand. Denn vielleicht ein Satz noch, also das wirtschaftliche Auseinanderdriften der Hauptmächte, der europäischen imperialistischen Hauptmächte, also Frankreichs, Deutschlands, Großbritanniens, damals auch noch Italiens, ist eigentlich ja nach 2008 so richtig passiert, nach der Wirtschaftskrise, als Deutschland eigentlich sein Bruttoinlandsprodukt immer weiter steigern konnte und die anderen Staaten große Probleme damals hatten. Gut, also zur Vertiefung. Also diese Vertiefung wollte eigentlich immer auch Frankreich, ja, mit. Einfach um den deutschen Imperialismus noch mehr zu binden, ja, nicht, dass er sich einfach immer so ausdehnen kann. Aber in den Auseinandersetzungen darum, das ging ja schon zum Beispiel mal los in dem Vertrag von Nizza, das war so um 2000 rum, da geht es zum Beispiel darum, wie die Stimmverhältnisse sind. Ja. Da hat Deutschland durchgesetzt, dass sozusagen nach Anzahl der Bevölkerung sich die Stimmrechte richten. Das heißt, der deutsche Imperialismus mit der DDR hat die meisten Einwohner, deswegen schon mal eine höhere Stimmengewichtung, wie zum Beispiel Frankreich. Ja. Bis dahin war das gleich. Ja. Da hatte der Deutschland, hatte Frankreich, hatte Großbritannien, hatte Italien. Ja. Also die imperialistischen Mächte hatten alle gleiche Stimmengewichtung. Ja, und das wurde dann durchgesetzt, dass das aufgehoben wird. Der Chirac hat damals, das war wirklich heftig, das war so heftig, dass er erklärt hat, er will daran erinnern, dass Frankreich das Land ist, das die Atombombe hat. Ja, also da merkt man schon, da waren so, das dann die Mehrheitsverhältnisse, ja, also Mehrheitsbeschlüsse. Eigentlich Demokratie zwischen Staaten bedeutet eigentlich, wenn man einen Staatenbund hat, so wie in der UNO, dass jedes Land stimmberechtigt ist, gleichermaßen. Ja. In der EU wurden dann Mehrheitsbeschlüsse durchgesetzt. Ja. In bestimmten Bereichen können Länder überstimmt werden, was schon mal heftige Gegenreaktionen auch von den kleineren Ländern natürlich hervorgerufen hat, weil die mit Recht befürchtet haben, dass sie nun gar nichts mehr zu sagen haben. Ja. Und jetzt ist ja die Diskussion, ich weiß nicht, ob ihr es mitverfolgt, der Scholz hat es gerade neulich wieder aktuell reingebracht, dass auch der Bereich der Außenpolitik zu Mehrheitsbeschlüssen, also mehrheitlich durchgesetzt werden soll, also dass nicht mehr jedes Land im Ministerrat zustimmen muss. Ja. Also das sind so diese Sachen. Ich kann da jetzt nicht alles im Einzelnen, weil sonst sitzen wir ja, wahrscheinlich muss man da ein Wochenende dazu machen, noch da. Aber das waren so diese wesentlichen Sachen. Ja. Ich habe ein paar sehr naive Fragen. Wenn die Europäische Union, also wenn die Europäische Union sich auseinanderfallen würde, und wir wissen ja auch Finanzkapital, das Europäische, die Europäische Zentralbank und Federal Reserve sind ja auch Konkurrenten, so habe ich das verstanden. Wie würde das dann, die Federal Reserve dann stärken, wenn die Zentralbank der EU dann crashieren würde? Oder wie wird sich das der Zerfall von der Europäischen Union auf der Europäischen Zentralbank ausspielen? Ich kann es nicht so gut verstehen. Und das, was ich auch fragen wollte, haben Sie eine Idee, was gerade in dem Balkan passiert, was die USA da versucht an Einflussnahme? Ist das nur wegen Absatzmärkten, weil die haben jetzt da Pläne, so einen offenen Balkan zu formieren und der Einfluss von der USA in zum Beispiel Serbien und Albanien ist jetzt stärker als zum Beispiel von den Investitionen von der Europäischen Union. Haben Sie eine Idee, was da in dem Balkan diese Machtspiele zwischen der USA und die Europäische Union ist? Und als dritte Frage, diesen Konflikt gerade zwischen Entschuldigung, ich habe gesagt, dass es naive Fragen sind. Ne? So. Und zwischen Armenien und Aserbaidschan, ob da auch von wessen Seite da dieses Konflikt noch gehetzt wird, wer dahinter steht. Ja. Also wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe, wenn die EU gesprengt wird, ja, ich weiß nicht, was dann passiert, das sage ich ganz ehrlich, was dann das alles bedeutet. Ich wollte nur darauf hinweisen, wir gehen immer so davon aus, dass bestimmte Bündnisse einfach zementiert sind, ewig sind. Ja. Aber das muss nicht so sein. Ja. Es kann durchaus auch sein, dass dieses hegemoniale Streben des deutschen Imperialismus in der EU, ja, auch dazu führt, dass dieses Gebilde auseinandergesprengt wird mit unterschiedlichen Bündnissen dann vielleicht, die gegeneinander arbeiten. Und ich gehe dann von aus, wenn es soweit wäre, hätten wir tatsächlich auch einen nächsten Krieg. Also so einfach passiert es nicht. Ja. Aber man sieht ja an dem, dass Großbritannien ausgetreten ist, man sieht aus dem, dass teilweise ja heftige Diskussionen gab, gerade während der Euro-Krise, ob auch Deutschland austreten soll. Es gab Monopolvertreter, gerade bei Linde kann ich mich jetzt spontan erinnern, die gefordert haben, notfalls soll Deutschland austreten. Ja. Es gibt diese Kräfte, die bloß im Moment sehr still sind, ja, die permanent klar machen oder vor Gericht ziehen, weil sie die Souveränität Deutschlands in Gefahr sehen. Es sind rechte Kräfte, ja, also Gauweiler und so weiter und so fort, die das waren. Im Moment sind sie, wie gesagt, eher sehr ruhig, weil sie auch so im Moment ganz gut vorwärts kommen mit der EU. Aber die gibt es überall und die gibt es auch in anderen Ländern. Von daher ist es nicht, wir können nicht davon ausgehen, dass die Europäische Union ein Block ist. Nein, es ist ein Block zwischen verschiedenen imperialistischen Bündnern und verschiedenen, mehr oder weniger von den einzelnen abhängigen Staaten. Ich kann dir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz genau sagen, weil ich nicht weiß, welche Einflüsse da jetzt in Armenien und Aserbaidschan wo sind. Ja, aber es ist sicherlich, ja, deswegen auch welches Interesse, ich weiß es nicht. Ja. nichts dazu sagen. Also nichts Fundiertes, und dann muss man eher Mund halten. Gut, dann fahren wir mal fort. Die Auseinandersetzung des deutschen Imperialismus mit dem US-Imperialismus, wir hatten das 1914 und 1939, wenn man mal diese groben Daten sieht. Sie waren in der Stahlproduktion in vielen Bereichen ähnlich. Also ein Volk mit 60 Millionen Einwohnern hatte ungefähr die ähnliche ökonomische Kapazität wie ein Volk mit über 100 Millionen Einwohnern oder 200 Millionen Einwohnern. Und obwohl die USA England abgelöst hatte. Ich denke, es ist so ein bisschen unterbelichtet, dass im Grunde genommen der deutsche Imperialismus den Zweiten Weltkrieg gewonnen hat. Also diese Auseinandersetzung, also dieser verdammt schnelle Aufstieg nach einer militärischen Niederlage, aber eben nicht der ökonomischen Niederlage, bedeutet, also nur mal, was es auch für heute bedeuten kann. Im dritten Quartal 1944 hat die faschistische Wehrmacht und das faschistische Reich die größte Rüstungsproduktion jemals in der Weltgeschichte auf einem bereits dezimierten Territorium erreicht, mit massiver Ausbeutung. 1948 waren 161 unterirdische Fabriken noch komplett vorhanden von 163. Es wurden nur zwei demontiert. Das heißt, der deutsche Imperialismus ist in die neue Auseinandersetzung gestartet mit einer modernsten Industrie, mit der modernsten Industrie der Welt. Und das wird so ein bisschen manchmal unterbelichtet. Also wie schätzt du das ein? Also ist das jetzt eine steile These von mir? Ich habe kein Abitur, ich bin nicht studiert, ich bin lesender Arbeiter. Aber ist das wirklich eine steile These? Der Marshallplan wurde ausschließlich angeboten an Staaten nach 1945, die kreditfähig waren. Das war die BRD, weil über den Raub der europäischen Nationalbanken und des also auch der Rüstungsindustrie auf Schweizer Bankkonten einschließlich später dann auch, also die CSR, wurde der Marshallplan angeboten, weil die CSR nicht zerstört war. Sie haben halt Rüstungsproduktion in höchstem Maße beigetragen für den faschistischen Krieg in Europa. Also das finde ich ist relativ in der kommunistischen Bewegung unterbelichtet. Es wird immer so gesagt, wir hätten eine Niederlage, also der Imperialismus hätte eine Niederlage erlitten. Das sehe ich 1945 nicht so. Einer Komplex, der zweite Komplex, ein großer Bruch. 1988, 89, der Weltkapitalismus hat eine wirtschaftliche Krise. Japan hat sich bis heute davon nicht erholt. Aber es kommt dieses Moment, die Übernahme der DDR durch den deutschen Imperialismus, der innerhalb von kurzer Zeit das ausgleichen kann über Kapitalexport, über Binnenmärkte, über den Raub von Konzessionen, über den Raub von Ingenieursleistungen der DDR, über den Raub von Märkten, die die DDR weltweit gehabt hat, sich positionieren konnte. Wie hat 89, 90, es war von den USA bestimmt nicht beabsichtigt, oder von Großbritannien, also Thatcher war ja dagegen. Wie hat das nochmal zu einem Sprung geführt, eventuell ökonomisch den deutschen Imperialismus nach vorne zu treiben? Also einmal der Bruch 45, ich glaube nicht, dass es eine ökonomische Niederlage war, sondern sie haben alle Ziele erreicht. Und 90, dieser Bruch. Wie konnte die Bundesrepublik, also diese deutschen Monopole, die westdeutschen Monopole, so schnell in Europa, in Westeuropa, Osteuropa, Südosteuropa Fuß fassen? Zum einen, erst einmal wollte ich nochmal sagen zu dir, ich finde es sehr gut, dass du nochmal darauf hingewiesen hast, dass natürlich auch diese besondere Aggressivität, diese Reaktion, die es in diesem Land gibt, die ja auch bis heute nachwirkt, dass die auch ihre, dass der deutsche Imperialismus da wirklich auch da eine Besonderheit hat. Das ist bloß, es war so schwierig, alles gleichzeitig unterzubringen, aber ich finde das sehr gut. Das andere jetzt zu dir. Ich finde, das ist eine dialektische Angelegenheit. Man kann es nicht so oder so sehen. Es war erst einmal eine Niederlage für den deutschen Imperialismus. Ja? Eine Niederlage, die ihm die Völker, die um gegen ihn kämpfenden Völker gemeinsam mit den Imperialisten, also die Anti-Hitler-Koalition, zugefügt hat. Mit dieser Niederlage waren eigentlich alle Faktoren mehr oder weniger gegeben gewesen, um den deutschen Imperialismus aus dem Weg zu räumen. Ja? Dass er letztendlich dann aber doch wieder sehr schnell so hochkommen konnte, dass man wirklich das sagen kann, was du sagst. Ja? Eigentlich hat er dann hinterher den Krieg gewonnen, ökonomisch auf jeden Fall. Das lag zum einen aus der Auseinandersetzung und der Zuspitzung des Widerspruchs zwischen Sozialismus und Imperialismus. Ja? Das sich zusammenschließen der imperialistischen Staaten und der kapitalistischen Welt gegen den Sozialismus, gegen die um ihre Befreiung kämpfenden Völker, gegen auch die Arbeiterklasse. Es ist ja auch Italien, Frankreich, das war ja damals alles nicht so klar, wie das weitergeht. Ja? Gegen die Arbeiterklasse in dem eigenen Land. Die hat dazu geführt, dass sozusagen für den Imperialismus das kleinere Übel war, die Deutschen wieder hochkommen zu lassen, also den deutschen Imperialismus wieder hochkommen zu lassen. Das ist so ein Fall, und das war ja auch mein Versuch, das klar zu machen. Das läuft, es läuft alles ziemlich in Widersprüchen ab. Es passiert nicht immer das hinterher, was man dann unbedingt bezweckt hat. Aber es war natürlich, sie hatten letztendlich den Sieg davongetragen, ist jetzt nicht unser Thema, aus unterschiedlichen Gründen, gegenüber der Arbeiterklasse international. Aber jetzt haben sie natürlich auch den fetten, dicken, also wieder groß gewordenen deutschen Imperialismus da. Ja. Okay, wir würden jetzt so ein bisschen überleiten. Also ihr könnt jetzt auch, wenn das schon getan wurde, Diskussionsbeiträge liefern. Versucht euch bitte kurz zu halten, weil die Zeit rennt mal wieder. Und bitte kommt vor, genau. Ja. Und ich stimme dir auch zu, dass natürlich der deutsche Imperialismus kein Anhängsel der USA ist, sondern eigenständige imperialistische Interessen verfolgt, eine eigenständige Machtpolitik. Allerdings halte ich deine Betrachtung über den Imperialismus sehr für problematisch. Der Imperialismus hat zwei verschiedene Hauptmethoden. Die eine, die wir die letzten Jahrzehnte erlebt haben, ist die ökonomische Durchdringung, in andere Länder einzudringen durch Kapitalexport etc. pp. Und diese Hauptmethode wird aber in den letzten Monaten abgelöst durch eine andere Hauptmethode, nämlich durch eine kriegerische Auseinandersetzung, nämlich durch die Veränderung der Kräfteverhältnisse. Und da läuft nicht der Hauptwiderspruch zwischen BRD und USA. Das ist sicherlich auch ein Widerspruch. Natürlich hat die USA Interesse daran, ihr Fracking-Gas zu verticken, hat auch Interesse daran, den BRD-Imperialismus zu schaden. Aber der Widerspruch heute in der Welt ist der Widerspruch der größten Imperialisten. Wir haben neuimperialistische Länder, die versuchen, an die Sonne zu kommen, wie China oder auch Russland. Das blendest du ganz aus. Du siehst nur den Widerspruch zwischen den altherkömmlichen Imperialisten der USA und dem BRD-Imperialismus. Das ist in meiner Meinung nach eine sehr einseitige Weltsicht, wird der Komplexität der Lage, die wir haben, nicht gerecht. Und wir müssen uns heute gegen jeden Imperialismus stellen, egal ob der sich chinesischer, russischer oder amerikanischer oder deutscher Imperialismus wendet. Weil wir erleben momentan eine Situation, dass wir eine akute Kriegsgefahr haben, dass der Imperialismus bereit ist, alle menschlichen Gesetze dazu missachten. Russland kündigt einen Atomkrieg zu machen. Der Biden hat angekündigt, dass wenn Taiwan von China irgendwie angegriffen wird, dass er dann Taiwan verteidigen wird. Also wir leben doch in einer Situation, wo wir eine Einheitsfront brauchen, eine Einheitsfront gegen Krieg und Faschismus, wo wir die Leute zusammenschließen müssen. Und ich finde die historischen Betrachtungen richtig, aber dann muss man sie auch allseitig machen und nicht wesentliche Faktoren dieser Weltbefrachtung außer vor lassen. Dazu gehört auch die allgemeine Krise des Kapitalismus, die sich momentan erheblich verschärft. Soweit. Und in dem Rahmen sollten wir tatsächlich auch unsere Kräfte bündeln. Ich schlage euch vor, da an der Demonstration in Berlin teilzunehmen am 1. Oktober, um gemeinsam gegen unseren Hauptfeind vorzugehen. Dankeschön. Also, zum einen, ich stimme dir zu, ich habe nicht alle Aspekte hier aufgeführt, funktioniert in einer Stunde nicht. Also allgemeine Krise, diese ganzen ökonomischen Sachen, habe ich jetzt erstmal so weit nicht mit aufgenommen, es ging einfach nicht. Ich stimme dir nicht zu, was die Charakterisierung fast der halben Welt inzwischen als imperialistische Staaten betrifft. Ja. Wir nehmen uns meines Erachtens wesentliche Handlungsmöglichkeiten, wenn wir nun einfach alles gleichsetzen. Wenn wir einfach nur sagen, da gibt's ein Monopol und da gibt's einen Kapitalexport und da gibt's jenes und hier und deswegen sind es alles imperialistische Staaten. Nein, es sind keine. Ich halte weder die Volksrepublik China für einen imperialistischen Staat. Ich halte auch Russland nicht für einen imperialistischen Staat. Das war aber allerdings auch nicht mein Thema. Ja. Ich halte es sehr notwendig, gerade in unserem Land, dass wir diese zwischenimperialistischen Widersprüche, und jetzt sage ich einfach mal die alten Imperialisten, damit wir uns da einig sind, ja, dass wir die klar machen unter uns schon erst einmal und dann auch entsprechend nach außen weiterbringen können, weil, Genossen, es gibt doch genau die Gefahr, deswegen habe ich dieses Zitat von La Fontaine nochmal gebracht, dass wenn es sich anders wendet, ja, der deutsche Imperialismus dann plötzlich überhaupt kein Problem hat, sogar Linke mitzunehmen, wenn es gegen den US-Imperialismus geht. Und das können wir nicht zulassen. Wenn wir nicht erklären, was da sich abspielt, laufen wir plötzlich denen hinterher. Ja. Und dadurch lösen wir auf der Welt dann gar nichts, ganz im Gegenteil. Ja. Ich finde gut, dass du diese Differenzierung verlangst zwischen diesen verschiedenen Imperialisten und so. Und genau da ist meine Frage hin. Also dein Hauptvortrag war ja Imperialist Deutschland. Deutschland ist ein Imperialiststand, steht für mich außer Frage. England, Frankreich und so weiter, immer ohne Frage. Aber diese verschiedenen Imperialisten haben völlig unterschiedliche Potenzen im militärischen Bereich, komplett unterschiedliche und unterschiedliche Potenzen im militärischen Bereich und völlig unterschiedliche Potenzen im ökonomischen Bereich, im finanziellen. Also wir haben eine hochdifferenzierte Situation und ich meine, als Kommunist muss man im Grunde diese Unterschiede sehr genau herausarbeiten, sehr genau verstehen und darf nicht so tun, als ob Deutschland und USA auf einer Ebene stehen, sondern wir haben eine, nach meiner Ansicht ist das so ein Ding, das ist USA, da unten ist Deutschland. Deutschland war mal, die historische Abhandlung akzeptiere ich total, wie du so machst, bis zum Ende vom Zweiten Weltkrieg. Danach ist es aber eindeutig, dass dieser deutsche Imperialismus ziemlich kleingeschlagen wurde und im Grunde im Verbund in der EU versucht hat, hochzukrabbeln. Okay, da sind wir uns zusammen. Aber wir haben jetzt heute die Situation, 2022. Wir haben einen Krieg, der nach meiner Ansicht systematisch von den USA vorangetrieben wird. Es ist der amerikanische Imperialismus, der ganz klar nicht möchte, gegen die Chinesen zu verlieren, der auch nicht gegen die Russen verlieren will. So, und jetzt haben wir in Deutschland eine Station des amerikanischen Imperialisten, der Ort nennt sich Rammstein. Ich denke, ihr kennt den. An diesem Ort werden Killerkommandos gestartet, da wird ein Krieg geplant, da kommt von diesem Ort, passiert alles. Und dieser Vertreterort des Imperialisten USA liegt in dem imperialistischen Land Deutschland. So, das ist doch eine außerordentlich komplexe Situation. So, wie verhalten wir uns als Kommunisten, die in diesem Land hier leben, bezüglich dieser Situation? Demonstrieren wir gegen Rammstein, sagen wir, US raus aus der BRD, dann würdest du jetzt sagen, ja, bin ich ja Nationalist oder versuche ich hier den deutschen Imperialisten zu helfen. Aber wir haben ja dieses objektive Problem. In diesem Land überschneiden sich mehrere aggressive Elemente. Und da kommt es drauf an, wo ist der gefährlichste, wo ist der weniger gefährliche und wo ist der zwar auch gefährlich, aber im Augenblick nicht so relevant. Und da würde ich eine viel schärfere Trennung erwarten, dass man versucht, pointiert mitdenken zu können, auch für Dritte, wie verhalten wir uns. Aber Rammstein ist nach meiner Ansicht eine von diesen Lackmustests. Was machen wir denn hier? Da laufen Killerkommandos ohne Ende und wir sagen nichts dagegen. Oder es ist sogar so, hier der Rainer Braun aus Berlin, ich kenne ihn nicht, aber ich weiß zum Beispiel, der wird angepisst, weil er gegen dieses Rammstein immer agitiert hat. Und ich finde, wir müssen, also zumindest muss man es aussprechen. Will man gegen so etwas kämpfen oder sagt man, naja, ist alles imperialistisch? Danke. Okay, ganz kurz dazu. Das eine ist klar, es geht um eine Verschiebung der Kräfteverhältnisse, also um die Bewegung. Es geht nicht darum, dass ich behaupte, dass nicht der US-Imperialismus nach wie vor der stärkste Imperialist ist. Das ist ja was soll man dazu sagen? Ja, vor allem ist er es militärisch auch und er greift natürlich auch militärisch zunehmend genau auf das zurück, wo er stark ist. Ja, es ist nun mal das Militär bei ihm. Ja. Aber ich bin der Meinung, dass diese Verschiebungen der Kräfte ja, natürlich auch damit, dass inzwischen auch andere Volkswirtschaften gibt, die stärker werden, ja, der Kampf um die Welt auch zwischen den Imperialisten läuft. Und da hat eben nun mal der deutsche Imperialismus, auch wenn man es nicht sieht, genauso einen großen Anteil wie die anderen, weil es dieser Kampf zwischen den Imperialisten ist. Und das müssen wir doch irgendwie begreifen. Ich würde nie sagen, USA raus aus Deutschland, ja, weil das wendet sich, das tut immer so, als wäre die USA das Gefährliche und was bei uns ist, ist nicht gefährlich. Ja. Wir sind eben kein besetztes Land. Wenn wir in der Lage sind, und das würde ich dann eher sagen, wenn wir in der Lage wären, ganz einfach zu verhindern, dass bestimmte Rüstungssachen aus Rammstein weggeht, ja okay, wäre wunderbar. Ich finde es aber genauso wichtig, wie Freunde bei Rheinmetall machen, ja, sozusagen entwaffnet Rheinmetall. Das ist dann noch besser für uns, weil es da direkt um den deutschen Imperialismus geht und seine Rüstungskonzerne. Aber es geht nicht irgendwie um Forderungen jetzt, dass man die USA rausschmeißt. Dann haben wir immer noch unseren Imperialisten. Dadurch ändert sich doch nichts. Ja, das ist genau irgendwie das Problem, das ich mit solchen Forderungen dann habe. Ich würde ganz kurz nochmal, okay, für dich kurz zu warten, ich würde nochmal einhaken, einen Schritt zurück. Es fiel ja immer wieder dieser Begriff Deutschland als besonders aggressiv. Du hast es auch historisch ein bisschen hergeleitet. Ich stelle mir ein bisschen die Frage, welche Relevanz hat das gerade für heute, vielleicht auch gerade aktuell oder auch auf welcher materiellen Grundlage basiert das aktuell, wenn man das sieht? Und in welchem Verhältnis steht das auch zu dem Thema NATO, weil wir ja jetzt in der Ukraine-Frage, also kommt ja sehr oft das Schlagwort, die NATO ist der Aggressor. Und sozusagen, welche Rolle spielt da vielleicht Deutschland oder, also auch angesichts dessen, dass du ja vor allem die Widersprüche zwischen USA und Deutschland in diesem Konflikt betont hast? Also, wie äußert sich die besondere reaktionäre Art des deutschen Imperialismus? Die besondere Aggressivität richtet sich daraus, dass er zum einen extrem angewiesen ist, seinen Einfluss überall auf der Welt wirklich auszudehnen, ja, weil er kommt sonst nicht weiter mit seiner Kapitalakkumulierung, ja. Das ist ja das Problem. Er muss ja, das viele Kapital, was er hat, muss er ja immer irgendwie unter die Leute bringen, damit es wieder irgendwie weitergeht. Und das wollte ich eigentlich auch deutlich gemacht haben, dass da der deutsche Imperialismus tatsächlich eine besondere Situation hat. Das ist anders wie in der USA, das muss uns mal klar sein. Die USA hat einen großen Heimatmarkt. Ja, die ist nicht in dem Maße darauf angewiesen, das Kapital überall hinzubringen, in dem Maße, als das der deutsche Imperialismus im Verhältnis zu seiner Größe und so weiter ist. Ja. Er muss ständig expandieren und er kommt da natürlich den anderen Imperialisten in die Quere, auch heute wieder. Ja. Das heißt nicht, dass der, wenn ich das gesagt habe, es verschieben sich die Kräfte zwischen dem deutschen Imperialismus und dem US-Imperialismus, dann heißt es nicht, dass nicht der US-Imperialismus immer nur der Stärkste ist. Ja. Aber er wird im Vergleich zu den anderen schwächer. Also diese unangegriffene hegemoniale Stellung, die der US-Imperialismus jetzt vor 89 Jahrzehnte hatte, mehr oder weniger, die hat er nicht mehr. Die will er aber. Ja. So, das ist jetzt das eine. Oh Gott, was war jetzt das andere? Also NATO als Aggressor und sozusagen, ja, NATO-Block. Ja, gut. Es ist die NATO ja kein geschlossener Block. Das ist ja genau das Problem, was ich sagen wollte. Ich meine, es hat sich ja auch mit entzündet, dass zum Beispiel Frankreich und Deutschland eben gar nicht dafür waren, dass die Ukraine überhaupt in die NATO reinkommt. Ja, aber dadurch hat natürlich auch Großbritannien, das kam jetzt ein bisschen kurz, das spielt durchaus eine wichtige Rolle, und der US-Imperialismus dadurch natürlich sozusagen nochmal in der Ukraine rumgewühlt, damit es irgendwann dann einmal der Fall ist, dass es in die NATO kommt. Deswegen schickt er vor, ist jetzt etwas blöd gesagt, aber deswegen vertreten natürlich also Länder wie Polen und die baltischen Staaten und so innerhalb der EU dieses, die müssen in die NATO rein. Ja. Es ist ein Kampf, das kann man natürlich schon sagen, der im Moment so ist, dass die Imperialisten im Moment gemeinsam gegen Russland stehen. Ja. Aber in dieser Gemeinsamkeit verbergen sich eben auch diese Widersprüche dahinter. Und das finde ich das wichtig, dass uns bewusst ist bei der ganzen Angelegenheit, damit eben nicht rauskommt, wir sind jetzt alle gegen die USA und merken gar nicht, was für Widersprüche dahinter liegen. Ja. Aufgabe der Kommunisten ist es, der Marxisten, Leninisten und aller, eben immer hinter diese Erscheinungen zu gucken, um das Wesentliche herauszufinden. Also ich finde es sehr spannend, dass du auf den deutschen Imperialismus zu sprechen kommst an diesem Wochenende und auch am Sonntag. Also von der ökonomischen Dimension, also dieser deutsche Imperialismus schafft es aus 80 Millionen Einwohnern zu konkurrieren um die Weltherrschaft. Die USA haben ein paar hundert Millionen, China hat eine Milliarde, andere Länder haben noch mehr Millionen und trotzdem schafft es halt dieser Imperialismus aus 80 Millionen damit zu konkurrieren. Militärisch gesehen ist die Frage, brauchen wir die NATO, also die Imperialisten, die NATO, die deutschen Imperialisten, die NATO, ja oder nein? Ich sehe, das ist nicht eine Tendenz, sondern es sind Fakten, dass das deutsche Militär sich die europäischen Militärfraktionen unterwirft. Es gibt das deutsch-polnische, das deutsch-niederländische, das deutsch-dänische, das deutsch-französische Korps. Also das deutsche Militär mit nur relativ wenig Soldaten ist weiterhin militärisch stark. Da hast du es angedeutet, Rammstein ist es nicht, gegen die USA alleine zu kämpfen. Wie machen wir die Propaganda stark, um das zu sagen, dass der deutsche Imperialismus, der so daherkommt auf Revolution in Filzlatschen, wie es mal ein DDR-Außenminister in den 70er Jahren formuliert hat, aber er wird nicht so gesehen. Frankreich hat immer noch die Kolonien und die Banken in Afrika. Es ist im Schwanken bei Mali. Großbritannien hat sich jetzt gerade aufs Commonwealth zurückgesetzt, zu sagen, da machen wir unsere ökonomische Geschichte. Aber Deutsch-Europa ist Krieg, militärisch gesehen, aber in der Entwicklung 1943, 1944 hat ein Herr Erhard als nationalsozialistischer oder faschistischer Wirtschaftssekretär Sachen aufgestellt für die Sache nach dem Krieg. Und das bedeutet Europa mit einer Währung, außenpolitisch mit einer starken Armee, innenpolitisch Konflikte vermeiden, unter deutscher Führung. Das vertreten alle Parteien im Deutschen Bundestag heute. Das ist 1943 entwickelt worden. Also diese Dimension, wie halt der deutsche Imperialismus arbeitet, ist halt klar, nicht von jetzt auf nachher zu sagen, es gibt Sprünge, klar. Aber wie siehst du diese militärische Komponente oder die Komponente die nächsten 10, 15 Jahre eventuell, man kann nicht alles vorhersagen, wie sich diese Familienoligarchen, Monopolisten, und das sind die gleichen wie vor 120 Jahren, es hat sich nichts geändert im deutschen Imperialismus, es sind die gleichen Familien, wie die versuchen, ihren Profit weiter zu generieren. Es gibt ja keine Kolonien, ne? Ich habe es gerade umrissen. Also zum einen, auch diese militärische Entwicklung ist wirklich spannend, da hast du völlig recht, dass nämlich ganz viele Zusammenarbeiten vom deutschen Militär mit Militär in den anderen Ländern, EU-Ländern gibt, das kriegt man so eigentlich gar nicht so sehr mit. Ja, das läuft irgendwo unter der Oberfläche. Und zwar in größerem Ausmaß dann, da waren auch schon große Auseinandersetzungen zwischen Frankreich und Deutschland, dass diese europäische Militärzusammenarbeit sehr viel mehr bisher dem deutschen Imperialismus nutzt als den Franzosen. Ja. Also weswegen sie auch schon oft heftig aufgeschrien haben, aber das nutzt nichts. Es ist klar, wenn der deutsche Imperialismus keine Möglichkeiten mehr sieht oder sich der jetzige Konflikt so zuspitzt, dass er nicht jetzt unmittelbar sowieso in den Dritten Weltkrieg mündet, ja, dann müssen wir schauen, was dann da los ist. Aber dass er selber sozusagen die militärische Frage stellen will, also die Frage auch militärisch stellen will, dann gehe ich davon aus, dass es hier einen Faschismus braucht. Ja. Weil es hat in den 30er Jahren den Faschismus ja wesentlich auch dazu gebraucht, um die gesamte Gesellschaft auf Kriegsrüstung umzustellen. Also nicht nur, das war natürlich auch wesentlicher Zweck und das ist Voraussetzung, die Arbeiterbewegung zu zerschlagen und alle ins KZ zu werfen, die den Mund aufmachen und so weiter und so fort. Und aber das andere ist sozusagen, um das Land dann militärisch so aufzurüsten, dass man dann wieder überhaupt anfangen kann, die großen Konkurrenten herauszufordern, muss alles auf Krieg eingestellt werden und auf Rüstung eingestellt werden. Und das wird wahrscheinlich ohne einen Faschismus, kann ich mir nicht vorstellen, dass das geht. Jetzt versuchen sie es erst einmal noch mit der Europäischen Union zusammen. Ja. Also es gibt ja, es wurde gerade jetzt wieder beschlossen, es gibt ja dieses gemeinsame Projekt des neuesten Kampffliegers mit Drohnen drumherum und so weiter und so fort, zwischen deutschen und französischen Rüstungsfirmen produziert, also dieses gemeinsame, und es gibt den neuen, auch gemeinsam soll ein neuer Kampfpanzer konstruiert werden und gebaut werden. Also es gibt alle diese Projekte. Ich habe keine Ahnung, muss ich ganz ehrlich sagen, ob es bis zu dieser Entwicklung so auch noch kommt oder ob die Widersprüche bis dahin schon so sind, dass auch wegen dem US-Imperialismus, das sage ich jetzt schon, dass er sagt, nee, ich warte doch nicht drauf, bis die hochgerüstet sind. Ja? Gut, das wissen wir nicht. Aber wir müssen uns auf alles einfach vorbereiten. Ja? Erstmal vielen Dank für deine Ausführungen. Du hast gesagt, dass sich aktuell der Teil des deutschen Kapitals zumindest vorläufig durchgesetzt hat, der die direkte Konfrontation mit den USA noch nicht will. Kannst du vielleicht nochmal ausführen, wie sich dieser Teil des Kapitals konstituiert eigentlich? Sind das bestimmte Kapitalfraktionen? Haben die ein bestimmtes geostrategisches Interesse? Sind es bestimmte Branchen oder wie funktioniert das deiner Meinung nach? Und auch wie diese Konflikte zwischen den verschiedenen Teilen des Kapitals gerade ausgetragen werden, auch auf einer politischen Ebene gegebenenfalls, wer da wen repräsentiert. Und vielleicht, wenn du möchtest, was auch eine Perspektive darin sein könnte oder was notwendig wäre, damit der andere Teil sich durchsetzt eigentlich innerhalb der deutschen Bourgeoisie, welche Veränderungen es da braucht. Danke. Also ich finde das im Moment mit den Kapitalfraktionen wirklich eine äußerst komplizierte Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich versuche immer zu gucken, wo sieht man das jetzt eigentlich irgendwie, welche Fraktion will was. Ja? Aber es ist schwer, eine Linie rauszufinden. Ja? Die sind mal da und mal da. Ich habe inzwischen den Eindruck, dass sich die Fraktionen teilweise sogar innerhalb der Monopole gegenüberstehen. Ja, also auf jeden Fall kann man nicht die klare Trennung im Moment vollziehen, wie sie in den 20er Jahren vollzogen worden ist. Hier Schwerindustrie, hier Chemie und Elektro. Ja, das funktioniert nicht im Moment. Ja. Vielleicht zeigen sich da in der nächsten Zeit dann auch noch nähere, aber ich kann nicht erkennen, dass ich jetzt sage, Siemens steht da und die Deutsche Bank steht da und so weiter und so fort. Also es waren zum Beispiel in dem Ostausschuss der deutschen Wirtschaft sind im Grunde alle drin. Ja? Also wenn man dann nachschaut, wer da Mitglied ist, da fehlt keiner von den Größen. Ja? Also auch diejenigen, die viel Kapital in der USA investiert haben oder so, die sind auch im Ostausschuss. Ja? Also von daher ist es echt kompliziert. Und deswegen kann ich auch nicht sagen, wie sich diese Kapitalfraktionen dann aufstellen und dann irgendwie durchsetzen. Also es gibt einfach unterschiedliche Strömen im Kapital, teilweise innerhalb der Monopole meines Erachtens, die miteinander kämpfen. Ja. Mehr kann ich da im Moment nicht dazu sagen. Ich glaube, da sind wir alle, die sozusagen sich auch damit beschäftigen, zu gucken, wie die Entwicklung ist, aufgerufen, einfach zu schauen, ja, was man dazu rauskriegen kann. Ja, ich möchte nochmal hier die Chance nutzen, eine Frage loszuwerden. Und zwar bezüglich einer möglichen strategischen größeren Unabhängigkeit der BRD. Es gab ja in den letzten Jahrzehnten, würde ich sagen, unterschiedliche Versuche, zum Beispiel mit der Formulierung von nationalen Industriestrategien und so weiter, eine größere Unabhängigkeit beispielsweise von anderen Zulieferern zu bekommen. Es gab auch die Versuche oder die Überlegung, überhaupt sozusagen die Wertschöpfungsketten wieder näher ranzuholen an sozusagen befreundete Länder oder man kann vielleicht auch sagen Länder, die man teilweise besser unter Kontrolle hat und so weiter. Weil wir schon in einer Zeit leben, in der die wirtschaftlichen Verflechtungen auch eine andere Dimension, würde ich sagen, angenommen haben als früher. Also auch was die Komplexität der Produkte angeht, was die Abhängigkeit von bestimmten Rohstoffen angeht und so weiter. Und wir haben schon im Zweiten Weltkrieg gesehen, also die deutsche Wehrmacht hat große Anstrengungen unternommen, beispielsweise Baku einzunehmen und da an die Ölquellen zu kommen. Sie hat wirklich militärisch sozusagen da einiges drauf gesetzt, da hinzukommen. Warum? Weil die Wehrmacht darauf angewiesen war, dass sie diesen Treibstoff bekommt. Ja? Also ohne den Treibstoff keine Panzer, weder 80% Richtung Sowjetunion noch die 20% Richtung Westen. Und deshalb meine Frage ist eigentlich, was wären denn die Voraussetzungen dafür, dass man überhaupt so eine strategische Loslösung erstmal von den USA, von Seiten der deutschen Imperialisten schaffen könnte, aber auch von Frankreich, weil diese Art der Verflechtung stellt natürlich keine absolute Schranke dar. Es ist natürlich, man sollte nicht denken, nur weil es diese Verflechtung gibt, wird es keinen Krieg geben. Auch zwischen den USA und China ist eine riesige Verflechtung da und trotzdem natürlich kann es zu einem Krieg kommen, das ist keine Frage. Aber für den deutschen Imperialismus sehe ich da schon im Moment noch sehr große Hindernisse auf dem Weg dafür, sagen wir es mal so. Ja, die Hindernisse gibt es, aber wir sehen ja gerade, dass wenn aus irgendwelchen Gründen es angesagt ist für die Bourgeoisie, dann gehen die größten Wahnsinnsheiten ein, ja? Also um das irgendwie durchzusetzen, dass sie selber sozusagen da, also zerbrechen Linien, steigen aus und so weiter und so fort. Das machen sie ja gerade, ja. Ich meine, es ist ein Wahnsinn, was die treiben. Das ist eigentlich auch wahrscheinlich jedem klar, einfach zu sagen, na ja, gut, jetzt haben wir halt kein Gas mehr, ja. Jetzt sanktionieren wir Öl jetzt mal. Obwohl sie überhaupt noch nicht die Voraussetzungen haben, oder was heißt noch nicht? Sie haben nicht die Voraussetzungen, das alles zu ersetzen. Sie tun es trotzdem, ja. Und diese Verflechtung, die gab es ja auch schon vor dem, die gab es schon vor dem Ersten Weltkrieg und die gab es natürlich auch vor dem Zweiten Weltkrieg. Ja, die hindern nicht daran. Und man sieht in den letzten Jahren ja immer mehr, hat sich in dieser krisenhaften Entwicklung, es tut sich ja immer an konkreten Sachen entzünden, ob das Corona war zwischendurch mal, wo die Grenzen zu waren und die Lieferverträge nicht eingehalten werden so konnten und so weiter. Aber diese Diskussion, wir müssen lebenswichtige, für den deutschen Imperialismus lebenswichtige Produktion wieder ins Land holen, die läuft ja permanent. Ja? Also ob das Chips sind oder ob das sonst irgendwas ist, wir müssen es ins Land holen. Naja gut, und ich weiß ja nicht, ob E-Panzer funktionieren, aber das klimafreundliche Panzer, warum nicht? Ja? ich habe keine Ahnung, aber da sind sie ja gerade dran, sie wollen sich ja da unabhängiger machen. Ja? Die Autarkie, das war auch unter dem Hitlerfaschismus schon so. Autarkie, das war ein großes Streben, genau aus dem Grund. Sie brauchten den Treibstoff, ja, und haben dann dieses künstliche Kerosin und so Zeug da hergestellt. Ja? Und jetzt, ja gut, E-Partner. Sie versuchen es, es ist alles ziemlich wahnsinnig, aber es muss uns klar sein, dass allein in dem Monopol dieser Größenwahn schon irgendwie mit drin ist. Ja? Und beim deutschen Imperialismus schon ganz besonders. Mit deinem Vortrag bin ich sehr einverstanden, weil dieser geschichtliche Abriss, der fehlt. Eins hätte ich anzumerken, was auch in den letzten Tagen zu kurz gekommen ist. Die Gewerkschaften in Deutschland, die EWG, EG und später die EU, wurden nur mit Zustimmung des Deutschen Gewerkschaftsbundes gegründet. Und das schon in den 50er Jahren, also zu der Zeit, als Adenauer schon stark war. Das ist der eine Punkt. Ein anderer Punkt, da bin ich nicht einverstanden, es gab Irritation, vielleicht Missverständnisse. Natürlich sind wir gegen die NATO. Und natürlich sind wir auch dagegen, dass die NATO raus aus Deutschland geht. Die NATO ist US-geführt, nicht nur, aber hauptsächlich. Und die sind auch die stärkste Macht da drin. Und wenn die ihre Atombomben in Deutschland stationieren, muss das deutsche Volk was dagegen haben. Also Ramstein und die anderen Standorte, die es gibt, übrigens auch in Mecklenburg-Vorpommern und an der Ostgrenze entlang, verstärkt aufgerüstet, werden verstärkt Militärs zusammengezogen, Flieger gespart und alles. Die Bevölkerung merkt das, die hört den Krach. Das ist schon bedrohlich heute, muss ich sagen. Also so wie die Freidenker schon sagen, NATO raus aus Deutschland, Deutschland raus aus der NATO ist auf jeden Fall, das heißt nicht Amerika raus. Das ist nichts gegen das amerikanische Volk. Das war's eigentlich. Ich wollte noch was zur besonderen Aggressivität des deutschen Imperialismus sagen. Also das ist so komisch, der wirkt irgendwie so friedlich, aber wenn man mal genau hinguckt, das einzige imperialistische Land, das sich in den letzten 10 Jahren sein Territorium vergrößert hat und einen ganzen Staatsapparat eines anderen Staates vor Gericht gestellt hat und damit einen Präzedenzfall international geschaffen hat. Also ich meine, das ist schon ein großes gutes Zeichen für die besondere Aggressivität. Applaus Also, ich finde die Losung raus aus der NATO nicht richtig. Und zwar aus dem schlichten Grunde, weil wir immer bedenken muss, diese NATO hat diesen doppelten Charakter. Ja. Sie hat, und wenn man jetzt, also sie hat den doppelten Charakter, die USA will mit der NATO den deutschen Imperialismus kontrollieren. Das war von Anfang an der Zweck und das will sie. Ja. Und auf der anderen Seite natürlich, der deutsche Imperialismus will die NATO, soweit es geht, hat sie genutzt zum Hochrüsten, anders durfte er damals ja gar nicht, und will sie natürlich nur in dem Ausmaße nutzen, wie es ihm auch nutzt. Ja, deswegen kommen dann diese Widersprüche zustande in der NATO. Wenn ich jetzt fordere, raus aus der NATO, ja, dann wirkt es so bei den Menschen, das Gefährliche ist der NATO, ist die NATO, aber nicht der deutsche Imperialismus, der ja hier bleibt. Ja. Das ist das Problem mit dieser Forderung, die ich habe. Ich jetzt nur mehr so weit und so kurz, dazu muss man vielleicht auch nochmal an anderer Stelle dann auch nochmal vertiefen, also, aber jetzt nicht. Okay, damit sind wir beim Schlusswort und beim Ende unserer Veranstaltung. Es hat sich gezeigt, wir werden so oder so weiter diskutieren und wir haben, glaube ich, auch gesehen, wie die Themen zusammenhängen. Also das Thema des deutschen Imperialismus mit dem Thema des imperialistischen Weltsystems, der Einschätzung von anderen Ländern und natürlich der Strategie der Arbeiterklasse gegen diesen Imperialismus. Und genau, an dieser Stelle bedanken wir uns vor allem bei dir, Gretel, und vielleicht nochmal einen Applaus an der Stelle.